Welcome to Sunday Eve Experiment. All 2 weeks, 6 to 8 p.m. Place your turntable in front of your guests. Ich glaube, 29. Ausgabe von Sunday Eve Experiment. Ja, das ist richtig. Ich weiß es, ja. Heute zu Gast, Hyphy Ness, Mitglied Albrecht, aka All Breaks. Ist das richtig? Hallo? Genau, hallo. Willkommen. Auch dir? Rick, willst du auch noch Hallo sagen? Hallo nach da draußen. Ich bin wieder dabei. Hallo Albrecht. Ja, und ich bin wieder dran, verdammt. Ja, wir haben auch noch andere Gäste im Studio, im Sofa-Studio. Hallo Mädels. ja, fangen wir doch gleich mal mit dir an. Du hast uns hier heute was mitgebracht? Ich habe euch viele bunte Schallplatten mitgebracht, also bunt ist die Mischung, aber alles irgendwie Drum and Bass. Irgendwie Drum Bass, also Drum Bass. Genau. Okay, da hören wir erstmal kurz rein und wir melden uns später nochmal wieder. We'll be right back. Thank you.

expose them. Fire what in on them cause. Albrecht, du bist Mitglied einer, naja, ich sag mal schon nicht mehr ganz unbekannten Crew hier in Dresden. Kannst du mal ein paar Worte dazu sagen? Ja, genau, ich bin Mitglied der Halfinesse Crew. Wir machen eben diverse Partys hier in Dresden und teilweise mittlerweile auch schon Umgebung. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind neun Leute, die ja sehr, sehr stark sich eben für den Drum Bass irgendwie engagieren. Und wir versuchen dabei aber immer irgendwie eine bunte Mischung beizubehalten. Also irgendwie jeder Sound, der kann bei uns gespielt werden im Endeffekt. Ne? Klinge ich mich doch gleich mal hier ein. Du sagst jeder Sound aus Drum Bass oder jeder Sound generell, kann man doch Rock anbringen oder seid ihr schon irgendwo begrenzt? Also wir haben uns natürlich erstmal für unseren Part auf Drum and Bass festgelegt und in dem Bereich spielen wir alles Mögliche, aber wir haben auch andere Floors immer mal auf unseren Partys. Kommt immer drauf an, wie es sich von der Location aus anbietet. Aber wir sind eigentlich auch immer irgendwie mit dran interessiert, andere Musikrichtungen zu präsentieren. Ja, kommen wir zu den neuen anderen oder zu den generell neuen Leuten. Ich nehme an, einer davon bist du und wer sind die anderen? Ja, das wäre einmal der Cornflakes, dann der Sam Francesco, dann Tantastic, Pat Bass, Sirius, Johanna, als allerneuestes Mitglied der FAT. Und dann haben wir noch so den Marco, ja, als Mitglied mit dabei, der sich allerdings mehr oder weniger in der Weltgeschichte rumtummelt, von dem wir leider relativ wenig mitkriegen, aber er ist auf jeden Fall mit dabei. Und ihr seid alles DJs oder sind darunter auch Live-Acts? Momentan sind es alles DJs auf jeden Fall. Live-Acts haben wir noch nicht geschafft. Bleibt auf jeden Fall eins unserer Ziele. Aber mal schauen, also bis jetzt können wir da noch nichts Konkretes anbringen. Tja, und zum Konzept von Highfin, also wie schaut's aus? Seid ihr jetzt nur eine Crew, die Partys organisiert? Kann man über Highfin buchen? Seid ihr dann schon so professionell, dass das halt wirklich eine Agentur ist, die praktisch 24 Stunden am Tag Telefonanrufe entgegennimmt und DJs verbucht, oder wo würdet ihr euch jetzt einordnen? Also momentan sind wir einfach noch eine reine Partycrew. Also wir machen diverse Partys, das ist jetzt unseres immer noch relativ große Projekt, war die Twilight Night gewesen nach wie vor. Jetzt versuchen wir uns wieder regelmäßiger, oder wir versuchen regelmäßiger Party zu machen. Da hapert es leider immer etwas an der Location, aber wir bleiben dran. Eine Agentur sind wir nicht, aber es soll schon irgendwie hoffentlich noch ein bisschen mehr aushelfen als werden. Also, aber da steht, also mittlerweile, man kann so viel sagen, mittlerweile sind ja auch schon in diversen Sets, bei mir halt nicht, aber gerade beim Franz, San Francesco, beim Cornflakes sind ja schon Eigenproduktionen mitzuhören. Mal gucken, was sich da noch entwickelt. Interessant, wann ist die nächste Highfinesse Party hier in Dresden? Momentan, stehen Termine. Silvester haben wir auf jeden Fall, machen wir im Wettbüro mit. Dann am 21. machen wir im Wettbüro noch eine Party. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe mich irgendwann. Ich werf mal kurz ein, bang.de, da steht's definitiv, sucht einfach eine Highfinesse. Ganz genau, das wird das Beste sein. Highfinesse, euch gibt's auch sicher im Internet, glaube ich. Unter wie? Ja, uns gibt's unter highfinesse.net. Die Seite soll jetzt hoffentlich mal noch ein bisschen umdesignt werden. Da sind wir in Arbeit, aber momentan findet ihr zumindest die aktuellen Dates drauf, ein paar Fotos. Über uns gibt es noch nicht so viel zu lesen, das soll sich aber ändern. Ja, das klingt aber trotzdem schon mal ganz gut, also für alle User, Freaks von Drumbase, highfinesse.net, war richtig? Ja, genau. Wie ist eigentlich mit dir, um mal ein anderes Thema anzuschneiden, selber so, wie lange bist du eigentlich als DJ unterwegs und stehen vielleicht schon ein paar Sachen an, so produktionsmäßig gesehen vielleicht? Also um die erste Frage erstmal aufzugreifen, DJ bin ich seit mittlerweile, jetzt muss ich rechnen, acht oder neun Jahre, verdammt, lange Zeit. So alt bin ich noch gar nicht, aber trotzdem. Eigenproduktion. Ich bin nach wie vor am Rechner beim Produzieren. Momentan ist zeitlich leider nicht so, dass ich da ständig dazu komme. Aber ich versuche mich weiterhin und mal schauen, vielleicht kommt dann doch irgendwie mal der Track von mir. Der Track, wir sind gespannt und wir hoffen natürlich, also wir zwei und vielleicht auch einige andere, dass wir den bei uns zuerst zu hören bekommen, denke ich mal. Das war jetzt ein Ja, habe ich damit deuten können. Das sind Träume. Ja, okay, ich gebe nochmal ab an den Rick. Ja, weil ich zum Track was fragen wollte. Das ist dann sicherlich bei dir dran, Bes, oder produzierst du, oder hast du vor, was ganz anderes zu produzieren? Also in erster Linie schon Drum and Bass, wobei ich sagen muss, dass ich auch gerne in anderen Musikrichtungen mich ausprobiere. Aber da versuche ich mich dann, ja, das kann man dann nicht in Schubladen einordnen. Da ist ein Stück Techno mit dabei, da ist ein Stück Hip-Hop mit dabei, da ist ein Stück Downtempo mit dabei, also das jetzt in Schubladen zu ordnen. Gerade so New Breaks ist mit dabei. Ich experimentiere da sehr viel auch am Rechner. Und hast du eventuell eine Sängerin dabei oder Vocals oder samplest du? Ich mache viel mit Samples, Software-Synthesizer, Vocals höchstens vom Sampler aus. Also Sängerin habe ich noch nicht die richtige für mich gefunden, die das richtig gut macht. Das Singen meinst du ja schließlich. Natürlich meine ich das Singen. Ich lasse es jetzt mal so im Raum stehen. Und ach, du willst noch was sagen dazu? Das sind hier die Kinder. Von wie hieß eure Sender nochmal?

Yeah.

Kann man dich das nächste Mal hören? Vorhin habe ich gefragt wegen High Finesse Date. Wenn du kannst ja hier frei heraus spontan sagen, wann du das nächste Mal spielst. Wenn der ja sogar dieses Jahr noch. Ja, ich denke mal auf jeden Fall zum Jahreswechsel wird man mich hören. Zu Silvester im Wettbüro mit der High Finesse Crew, Fat Fenders und ein Wettbüro selber. 12 Floors wird es geben. Drum and Bass und als zweites noch, ja, der Dennis macht noch was. Keine Ahnung, was der da noch vorhat. Was will das genau? Na gut, ich hätte dich jetzt fast schon gefragt, wo der zweite Floor stattfinden soll. Im Wettbüro, aber es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Unten? Ah, Haaren zeigt unten, also man darf gespannt sein für alle, die noch nie wissen, was Silvester los ist. Wettbüro ist echt eine Alternative. Letztens hatten wir noch vom Whatever gesprochen. Ah, wir haben noch. Also das ist keine Alternative, das ist ein Muss. Okay, Wettbüro ist ein Muss. Was kostet's? Also es gibt eine begrenzte Kartenanzahl und da kostet die Karte 10 Euro, wobei man sagen muss, dass in den 10 Euro ein komplettes Buffet und Getränke mit enthalten sind. Also es lohnt sich. Und wie kommt man an so eine Karte, wenn sie begrenzt sind? Jetzt nur für Leute, die man kennt, oder generell, wer zuerst kommt, kriegt eine? Naja, das Beste ist beim Fab, im Fab Fenders nachfragen, wie es ausschaut. Und der wird es dann wissen. Also für alle, die nicht wissen, Fab Fenders, Rotenburger Straße, bzw. fenders.de oder fab@fenders.de, einfach schreiben, fragen und eventuell bekommt ihr eine Karte. Okay, da sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung angekommen. Und die Frage an dich, Albrecht, Grußecke. Greetings, Shouts, weiß der Kuckuck was, raus an alle Leute und Infos noch, die du loswerden kannst. Ja, wenn ich grüßen soll, dann muss ich das natürlich als allererstes meiner lieben Freundin Julchen einen Gruß schicken. Und dann natürlich der High-Finesse-Crew, euch beiden Jungs. Das ist schön, dass ihr mich eingeladen habt. Freue ich mich. Und ja, an den Rest, die mich so kennen und vielleicht sogar auch mögen. Ja, Kontakt, wie gesagt, unter www.highfinesse.net und schreiben könnt ihr mir auch unter allbreaks@highfinesse.net. Alles so geschrieben wie gesprochen. Tja, ja, ich selbst möchte auch noch die Highfinesse Crew grüßen, zumindest die Leute, die ich davon kenne. Und an dieser Stelle, ja, jetzt bringe ich meine letzten Worte. Danke fürs Reinhören, danke fürs Zuhören, danke fürs Downloaden. Wir bemühen uns, dass wir wieder senden dürfen. Drückt uns die Daumen und ich hoffe, ihr bleibt dabei und schreibt fleißig ins Bangforum. Wir haben uns gefreut über das Feedback der letzten Sendung. Ich hoffe, diese Sendung kommt genauso gut an. Wir nehmen Grüße entgegen, beziehungsweise wer albrex@highfinesse.net nicht schreiben kann, der schreibt dann info@bang.de. Wir leiten es weiter. Tja, und ich schicke dem Dynamike noch beste Grüße raus. Die Playlist kannst du bitte persönlich beim East abholen, weil ihr kennt euch sicherlich auch. Und sagt Tschüss an dieser Stelle. Tschüss, Albrecht. Tschüss. Rick. Tschüss. Okay, und tschüss und schönen Sonntag noch. Achso, das Publikum noch. Tschüss. The man is named X-Tide.